Erster der Engel weckte mich auf. Es war wie nach dem Schlafen. Zweiter er fragte, was siehst du? Ich sehe einen Leuchter aus Gold. Er hat 7 Lampen. Dritter neben dem Leuchter stehen 2 Bäume. Einer steht rechts und einer links. Vierter ich fragte den Engel, was bedeutet das, mein Herr? Fünfter der Engel fragte, weißt du es nicht? Ich sagte, nein, mein Herr. Sechster er sagte, das ist Gottes Wort für Serubabel. Nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Siebter ein großer Berg wird flach vor Serubabel. Er bringt den letzten Stein für das Haus. Achter Gott sprach wieder zu mir. Neunter Serubabel hat den Anfang gemacht. Er wird das Haus auch fertig bauen. Zehnter freut euch auch über kleine Anfänge. Gott sieht alles auf der Erde. Elfter ich fragte, was bedeuten die 2 Bäume am Leuchter? Zwölfter ich fragte auch, was bedeuten die Zweige mit dem Goldhüll? Dreizehnter der Engel fragte, weißt du es nicht? Ich sagte, nein, mein Herr. Vierzehnter er sagte, das sind 2 Diener für Gott. Sie dienen dem Herrn der Welt.